If you want to open your home for people to meet in their home, then do it because you want to do it, not because you want to get some blessing. Wenn du dein Zuhause für Treffen mit Menschen verwenden möchtest, dann mach es, weil du es möchtest, nicht damit du gesegnet wirst. In fact, I've seen people who opened their home and then the people who came to have a meeting made more mess than blessing. Ich sah, wie Menschen ihr Zuhause für Treffen zur Verfügung stellten und die Menschen, die dann kamen, mehr Chaos als Segen anrichteten. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hello, hello, hello, friends. Hallo, hallo, Freunde. Daniel and Reinhard is back. Daniel und Reinhard sind zurück. Listen. Hör zu. Is your house blessed? Ist dein Haus gesegnet? That's what we are going to talk about today. Darüber reden wir heute. Do you know? It is quite incredible how much superstition there is in Christian circles. Es ist unglaublich, wie viel Aberglaube sich in christlichen Kreisen finden kann. I am very glad that at least I hope I have a heart of integrity. Ich bin froh und hoffe, dass ich ein ehrliches und offenes Herz habe. A friend of mine who has been a pastor here in Brazil and he's a doctor, not a medical doctor, doctor from another field. Ein Freund von mir ist Pastor und hat ein Doktorat, ist aber kein Mediziner. Very intelligent man. Er ist sehr intelligent. One of the most intelligent and educated people I know. Einer der intelligentesten und gebildetsten Menschen, die ich kenne. But also an honest man of integrity. Aber auch ein ehrlicher, integrer Mann. After he got to know me for a while, he said to me. Und eine Weile nachdem er mich kennengelernt hatte, sagte er. He said, Reinhard, I'm so glad you're an honest man. Reinhard, ich bin so froh, dass du ein ehrlicher Mann bist. Because the Brazilian Christians are so superstitious. Die brasilianischen Christen sind nämlich so abergläubisch. You would be a multimillionaire in a month. Du könntest in einem Monat Multimillionär sein. Just selling your stuff because it's anointed. Wenn du deine Sachen verkaufst, weil sie Salbung haben. Cut off a little piece of your tie and sell it for a lot of money because it's anointed. Ein kleines Stück deiner Krawatte abschneiden und verkaufen, weil sie gesalbt ist. Guys, do you live by the blessing of Obed Edom? I think that's his name. I don't know the name in English. The guy in the ark in 2 Samuel, the ark went to his place. Lebst du nach den Segnungen von Obed Edom? Im 2. Samuel blieb die Bundeslade einige Zeit bei ihm. Look. Schau. How can your house be blessed? Wie kann dein Zuhause gesegnet sein? Let's talk about this. Sprechen wir darüber. You know, because the fact is, there are a lot of Christians who are not blessed and a lot of Christians who are blessed. Fakt ist, dass es viele Christen gibt, die nicht gesegnet sind und viele Christen, die gesegnet sind. But here is the sadder thing. Aber das Traurigere ist, there are many more Christians who are much more blessed. Many more non-Christians who are much more blessed than Christians. Dass es viel mehr Nicht-Christen gibt, die Gesegnete sind als Christen. There are many more Christians whose marriages are much better than many non-Christians whose marriages are better than marriage of Christians. Es gibt viel mehr Nicht-Christen, deren Ehen viel besser verlaufen als bei Christen. And here is the sad thing. Das Traurige daran ist, we are trying to find a superstitious fix to our problem. Dass wir versuchen, unser Problem durch Aberglauben zu lösen. Listen to me. Hör zu. The Ark of Covenant in our time that we live in the New Covenant. Die Bundeslade zu unserer Zeit. It's in heaven. Ist im Himmel. You can't bring it to your house to get you blessed. Du kannst sie nicht zu dir nach Hause bringen, um gesegnet zu sein. Please, people, anybody who builds any doctrine on some old covenant truth, don't accept. Leute, akzeptiert keine Doktrin, die auf Lehren des alten Bundes basiert. Oh, if we would have the presence of God in our house. Hätten wir doch die Gegenwart Gottes in unserem Haus. If we could meet in our homes and establish the presence of God at an altar. Wenn wir uns doch in unseren Häusern treffen könnten und die Gegenwart Gottes auf einem Altar richten könnten. Paul said, "Don't you understand that God does not live in temples made by the hands of man?" Paulus sagt, er versteht nicht, Gott lebt nicht in Tempel geschaffen von Menschenhand. Not even in your house that's been built by man. Auch nicht in deinem Haus, das von Menschen erbaut wurde. Christ in us, the hope of glory. Christ in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So how is your household? How is your family going to be blessed? Wie ist es bei dir zu Hause? Wie kann deine Familie gesegnet sein? Number one, by embracing with all of your heart what happened on the cross in this new covenant. Erstens, umarme von ganzem Herzen, was im neuen Bund am Kreuz geschehen ist. That's the first thing you have to keep doing. Das ist das Erste, das du tun musst. You know, when this truth grabbed my heart. Weißt du, als diese Wahrheit mein Herz ergriffen hat? Here is what I began to do. Habe ich Folgendes getan. I literally spent hours every single day. Ich habe buchstäblich jeden Tag Stunden damit verbracht. Doing nothing else but convincing my heart that I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly place in Christ. Mein Herz zu überzeugen, dass ich mit jedem geistlichen Segen der Himmelswelt in Jesus Christus gesegnet bin. Every religious bone inside of me screamed, it can't be that simple. Jede religiöse Knochen in mir schrie auf, es kann doch nicht so einfach sein. It can't be that simple. Es kann doch nicht so einfach sein. Gotta have some religious works to make sure you are blessed. Es muss doch ein paar religiöse Werke geben, die ich tun muss, um gesegnet zu werden. And I literally had to push through the temptation to go back to some religious ritual to be blessed. Und ich musste wirklich der Versuchung widerstehen, zu einigen religiösen Ritualen zurückzukehren, um gesegnet zu sein. Guys, it is so easy that we slip back into religious and dead work. Leute, es ist so leicht, dass wir auf religiöse und tote Werke zurückfallen. The Galatians did that too. They started wonderful and messed up. Bei den Galaten war es auch so. Sie begannen wunderbar und haben es dann vermasselt. Our human nature always wants to do something to get something. Unsere menschliche Natur möchte immer etwas machen, um etwas zu bekommen. That's wonderful in this world, but it's not the kingdom. Wunderbar in dieser Welt, im Königreich ist es nicht so. The kingdom is like this. He did so that I can have. Im Königreich ist, er tat es, damit ich es haben kann. No, Jesus did everything. Jesus tat alles. So if people tell you that you have to do this to get blessed. Wenn Menschen dir sagen, dass du etwas tun musst, um gesegnet zu sein. Or establish an altar in your house to be blessed. Dass du in deinem Haus einen Altar aufstellen musst, um gesegnet zu sein. Open your home for a cell group, a life group, a church group, whatever to be blessed. Dass du dein Haus für einen Hauskreis, eine Hauskirche öffnen musst, um gesegnet zu sein. Don't do that. Mach das nicht. If you want to open your home for people to meet in your home, then do it because you want to do it, not because you want to get some blessing. Wenn du dein Zuhause für Treffen mit Menschen verwenden möchtest, dann mach es, weil du es möchtest und nicht, damit du gesegnet wirst. In fact, I've seen people who opened their home and then the people who came to have a meeting made more mess than blessing. Ich sah, wie Menschen ihr Zuhause für Treffen zur Verfügung stellten und die Menschen, die dann kamen, mehr Chaos als Segen anrichteten. So I'm all for being together, for living together, for meeting together, yeah. Ich bin fürs Zusammensein, für Zusammenkünfte, fürs Zusammenleben, natürlich ja. But not as a bargain so that I can have a blessing over my house. Aber nicht als Tauschgeschäft, damit ich Segnung für mein Haus bekomme. So please don't do that. Bitte mach das nicht. If it is not through Jesus and what he did, why would you try to get it any other way? Wenn es nicht durch Jesus und durch sein Werk geschieht, warum solltest du versuchen, es anders zu bekommen? So that's the one side. Das ist eine Seite. Don't listen to people who are trying to get you to do anything to earn God's blessing. Hör nicht auf Menschen, die versuchen, dich dazu zu bringen, etwas zu tun, um dir Gottes Segnungen zu verdienen. Don't do that. Mach das nicht. Say, my blessing has been freely given to me through Jesus Christ. Und sage, meine Segnungen wurden mir umsonst gegeben durch Jesus Christus. The more I get to know Jesus and the closer I live to his heart, the more I will experience. Und je mehr ich Jesus kennenlerne und je näher ich seinem Herzen komme, desto mehr werde ich das erleben. And now I'm going to tell you another side. Ich zeige dir eine andere Seite. You know, so is this a spiritual truth, what Jesus did on the cross, and that's why I'm blessed? Yes, and 1,000 times yes. Ist es eine geistliche Wahrheit, dass ich durch das Werk am Kreuz gesegnet bin? Ja. And here is the other side. Hier die andere Seite. We have not learned to apply and live correctly what Jesus did. Wir haben nicht gelernt, das korrekt anzuwenden und zu leben, was Jesus für uns getan hat. And this is such a huge, huge part of being blessed in your home. Das hat einen großen Anteil, damit du zu Hause gesegnet bist. Look. Schau. There is one thing that I have been blessed through every single through the work of Jesus Christ with every single spiritual blessing in heavenly place. Es gibt die eine Sache, dass ich gesegnet bin durch Jesus Christus mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt. Let me explain this to you. Ich erkläre es dir. If I would be Elon Musk or Jeff or whoever is the richest man in the world right now. Wenn ich Musk oder Jeff wäre oder wer auch immer der reichste Mann der Welt ist. And you are my child. Und du bist mein Kind. If I give you all my wealth. Wenn ich dir mein ganzes Vermögen gebe. Does that mean that you are actually experiencing it? Bedeutet es, dass du es erlebst? Not necessarily. Nicht unbedingt. Several things can happen. Vieles kann passieren. One thing can happen that you never really believe it, that's when you never take it and use it. Es kann sein, dass du es nie wirklich glaubst und du es nie wirklich nimmst und gebrauchst. But something else can happen too. Es kann noch etwas anderes passieren. That you take all my wealth and you use it for gambling or invest it wrongly and you can lose everything. Du nimmst mein ganzes Vermögen, verbrauchst es zum Spielen oder investierst es falsch und du verlierst alles. So Even though you are now wealthy and rich and blessed with everything that I have, you can actually waste it. Obwohl du jetzt wohlhabend und mit allem gesegnet bist, was ich habe, kannst du es auch verschwenden. Você pode agora desperdiçar isso. And this is the part that people don't understand. Und das können die Menschen nicht verstehen. So God has made everything available to me. Gott hat mir alles zur Verfügung gestellt. But I don't live right. Aber ich lebe nicht richtig. I don't treat my family correct. Ich behandle meine Familie nicht richtig. I haven't learned how to handle finances correct. Ich habe nicht gelernt, mit Finanzen korrekt umzugehen. I haven't learned to set healthy boundaries in my home. Ich habe nicht gelernt, gesunde Grenzen in meinem Zuhause aufzustellen. So now there is a mess in my home, even though I've been given all the blessings. Jetzt herrscht Chaos bei mir zu Hause, obwohl ich alle Segnungen erhalten habe. You can open your home for people to meet in your home. Can that be wonderful? It can. Du kannst dein Zuhause für Treffen mit Menschen zur Verfügung stellen. Das kann wunderbar sein. But can it be messy? It can. Aber es kann auch chaotisch sein. Think about this. Denk darüber nach. And so many people who are serving Jesus have not understood this. Viele Menschen, die Jesus dienen, haben das nicht verstanden. So once we learn to be wise and live wisely in this world. Wenn wir lernen, weise zu sein und weise in dieser Welt zu leben. And appropriate everything that Jesus did on the cross for us. Uns alles zu eigen machen, was Jesus am Kreuz für uns tat. We will be full of prosperity. Werden wir voller Wohlstand sein. Full of peace. Voller Frieden. Full of joy. Voller Freude. Our homes will be a wonderful place of God's goodness and God's presence manifest. Unsere Häuser werden wunderbare Orte sein, wo die Güte Gottes und seine Gegenwart sichtbar wird. But we have not learned to do this. Wir haben aber nicht gelernt, das zu tun. So it's these things for me are not even complicated. So etwas ist für mich nicht kompliziert. So I don't need to do anything to have God's blessing in my home that I live in. Ich muss für die Segnungen Gottes in meinem Zuhause nichts tun. Because everything has been given to me. Alles wurde mir gegeben. No superstitious acts. Keine abergläubigen Taten. No religious meetings. Keine religiösen Treffen. No giving to the anointed men of God. Keine Gaben an die gesalbten Männer Gottes. No serving anybody to get their anointing. Wir müssen niemandem dienen, um ihre Salbung zu bekommen. Nothing. Nichts. Do you know if Daniel would live here and work with me to get my anointing, I would fire him. Wenn Daniel hier bei mir leben und mit mir arbeiten würde, nur meine Salbung zu bekommen, würde ich ihn entlassen. I would maybe first have a serious talk and said, you either stop that or you cannot walk here with me anymore. Ich würde vielleicht vorher mit ihm reden und sagen, du hörst jetzt damit auf oder du gehst nicht mehr mit mir weiter. You know, Daniel is blessed because of Jesus Christ and his finished work. Daniel ist gesegnet durch Jesus Christus und durch sein vollbrachtes Werk am Kreuz. Look, the people who are around me, they are blessed. Experience the blessing. Die Menschen um mich herum sind gesegnet und erleben die Segnungen Gottes. But not because they are connected with me and now they get this thing from Reinhard. Aber nicht, weil sie mit mir verbunden sind und nun diese Dinge von Reinhard bekommen. No, because they're connected with me and by the goodness of God they've learned the things that I've learned to apply in my life. Nein, weil sie mit mir verbunden sind und durch die Güte Gottes haben sie die Dinge gelernt, die ich in meinem Leben anwende. And they're smart enough to learn that and apply. Sie sind klug genug zu lernen und es anzuwenden. That's why their lives are so changed. Darum hat sich ihr Leben so verändert. You know, one day I'm going to maybe take a whole week and just do nothing but destroy religious lies. Eines Tages werde ich mir mal eine Woche nehmen und einfach nichts tun, außer religiöse Lügen zerstören. And I, you know, I've searched my heart many times. Ich habe mein Herz oft untersucht. Because when I hear these things, in me something is happening. Wenn ich solche Dinge höre, geschieht etwas in mir drin. And I've really carefully searched my heart in fasting and prayer. Und ich habe wirklich sorgfältig mein Herz durch Fasten und Gebet untersucht. And I've come to this conclusion. Ich kam zu folgendem Schluss. I will always fight religion for two reasons. Ich werde immer Religion aus zwei Gründen bekämpfen. Because it destroys intimacy between people and Jesus. Sie zerstört die Intimität zwischen Menschen und Jesus. That's why I will fight it. Deshalb werde ich sie bekämpfen. Number two. Nummer zwei. It puts a heavy burden on Jesus, on people for whom Jesus died. Sie legt eine schwere Last auf Menschen, für die Jesus gestorben ist. Now people live with this heavy weight, always trying to gain something from God, which Jesus already gave them for free. Jetzt leben diese Menschen mit der schweren Last, immer versuchen zu müssen, von Gott etwas zu erhalten, was Jesus ihnen bereits umsonst gegeben hat. My reasons why I'm so passionate about this thing. Das sind meine Gründe, warum ich so leidenschaftlich für diese Dinge bin. So what do you need to do to experience the blessings in your home? Was musst du machen, um die Segnungen in deinem Haus zu erleben? Believe with all of your heart and grab it in your heart and appropriate. Glaube es und ergreife es in deinem Herzen und mach es dir zu eigen. You've been giving the blessing. Dass dir that you have been giving all the blessings. Dass dir die Segnungen bereits gegeben wurden. And then don't be stupid and wasted by living silly. Dann sei nicht dumm und verschwende sie, indem du einfach nur dumm lebst. Don't be an immature child who is like the younger son or just wastes all the inheritance. Sei kein unreifes Kind, so wie der jüngere Sohn es war und der einfach sein Erbe verschwendet hat. Live wisely in this world, as Paul told us to live. Lebe weise in dieser Welt, so wie Paulus uns gesagt hat. That's why the people are not Christians. They live wisely, treat their spouses well, teach the children right, and they have blessed family. Und deshalb leben Menschen, die nicht Christen sind, weise, behandeln ihre Ehepartner gut, erziehen die Kinder richtig und haben gesegnete Familien. And Christians who haven't learned to do that, and their families are all messed up. Und Christen, die nicht gelernt haben, so zu handeln, haben zerstörte Familien. Look. Schau. Let's learn. Lernen wir. To live wisely in this world. Weise in der Welt zu leben. Let the light shine before these people. Lass dein Licht leuchten vor den Menschen. And understand there's no bargaining with God to have a blessed home. Und erkenne, dass es mit Gott kein Tauschgeschäft gibt, um ein gesegnetes Zuhause zu haben. I hope this helped. Ich hoffe, es hat dir geholfen. It was wonderful to teach you that. Es war wunderbar, euch zu lehren, Freunde. See you next time. Bis zum nächsten Mal.